suche ich heute in den deutschen Illustrierten nach den Größen, die uns einst so interessierten. Steht fast nichts mehr von den Frauen, die uns so teuer. Von der Ira, der Paola, der Soraya. Ist denn wirklich kein Interesse mehr vorhanden? Oder haben es diese Frauen nicht verstanden? Wäre meine Wenigkeit das, was die waren seinerzeit, ich bin sicher, von mir redeten's noch heut. Warum bin ich nur ein Mädchen aus dem Volke? Warum bin ich keine stolze Königin? Warum schwebe ich auf keiner Silberwolke? Warum schreit ich unter keinem Baldachin? Warum hab ich auf dem Kopfe keine Krone? Warum hab ich keinen Prinzen, der mich küsst? Warum sitze ich auf keinem goldenen Throne? Weil die Welt so ungerecht und grausam ist. Oder nehmen wir einmal das Schlagerwesen. Haben Sie Heimat, deine Stimmchen schon gelesen? Ich muss sagen, es ist wie ein Märchen mir erschienen. Was die Plattensängerinnen so verdienen. Mit einem Schlager, der schon gänzlich abgedroschen. 5 Millionen Schilling, 21 Groschen. Mit den Stars, die es da servieren, könnte ich auch noch konkurrieren. Doch was nützt mir das? Man lässt mich's nicht probieren. Warum bin ich nur ein Mädchen aus dem Volke? Warum bin ich keine Schlagerkönigin? Warum schwebe ich auf keiner D-Mark-Wolke? Warum arbeite ich in einem Magazin? Warum sagt der Pferdl immer Traum verloren? Wenn ich singe, gegen dich sind alle Mist. Und warum stopft er sich Watte in die Ohren? Weil die Welt so ungerecht und grausam ist. Einmal hatte eine Freundin ich, die Irma. Die ist heut in Rom bei einer Modenfirma. In der Zeitung sah ich sie vor ein paar Tagen bei einer Modenschau 2 Abendkleider tragen. Alles nur von Ateliers, das muss ja passen. Bei der Biwak soll sie sich was machen lassen. Kleid ich mich aus so ein Haus, kommt auch meine Figur heraus. Dann schaue ich auch wie eine Silifide aus. Warum bin ich nur ein Mädchen aus dem Volke? Warum bin ich keine Modekönigin? Warum schweb ich nicht in einer Seidenwolke? Auf dem Laufsteg hin, als stolzer Mannequin. Warum kann ich nicht ein Haute-Couture-Stern sein? Warum bin so gestauchtig, dass es mich verdrießt? Und warum kann gestaucht nicht auch einmal modern sein? Weil die Welt so ungerecht und grausam ist.